Vielleicht war es das Pferd im Stall gewesen, die Schimmelstute, das Lieblingstier des alten Hackendahl. Vielleicht aber war es auch die erste fahle Dämmerung gewesen, die mit ihrem grauen Schein das hellere Mondlicht abgelöst hatte. Vielleicht hatte der über Berlin grauende Morgen den alten Hackendahl geweckt. Vielleicht aber hatten weder Lieblingstier noch Morgendämmerung Hackendahl so früh wach gemacht. Um 3.20 Uhr am 29. Juni 1914. Langsam war Erkennen in sein Auge getreten, über den geschwungenen Muschelaufsatz des Ehebettes fort, flankiert von den beiden Knäufen rechts und links, sieht er gerade auf die Wand, an der sein Pallasch hängt, aus der Zeit, da er noch Wachtmeister bei den Pasewalker Kürassieren war, neben dem Helm, unter dem Bild, das ihn an seinem Entlassungstage aus dem Dienst vor nun 20 Jahren zeigt. Er sieht mit wachem Auge im Dämmerlicht den schwachen Schein auf der Klinge und auf dem goldenen Adler des Helms. Diese Erinnerungen machen ihn heute noch stolzer und glücklicher als das große Fuhrgeschäft, das er aufgebaut hat. Das Ansehen, das er beim Regiment genoss, freut ihn mehr als die Achtung, die dem erfolgreichen Geschäftsmann von den Nachbarn in der Frankfurter Allee gezollt wird. Als Hackendahl die Uniform auszog, aus einem Militär ein Zivilist wurde, den Droschkenbetrieb des dahingegangenen Schwiegervaters übernahm, gab er doch nichts von seinen militärischen Gewohnheiten auf. Ob es die Kutsche, die Pferde oder die Kinder waren, sie hatten zu parieren, als seien sie Soldaten unter Militärrecht. Was die Kinder anging, so durften sie kein Privatleben haben, nichts von Geheimnissen, wie sie Kinder so lieben. In Schränken und Kommoden hatte jedes Ding auf seinem Platz zu liegen, der Vater war erbarmungslos in dem, was er Ordnung und Sauberkeit nannte. Der Vater. Das war das Wort, das drohend über der ganzen Familie Hackendahl hing. Der Vater, das hieß Befehl, Urteil, strengstes Gericht. Der eiserne Justaf, so nannten sie ihn nur in der Frankfurter Allee. Unnachgiebig, stur, dickköpfig, aber auch aufrecht und untadelig. Spät in eine bürgerliche Welt verschlagen, die ihm zu weich vorkam, versuchte er seinen Kindern die Grundsätze einzuimpfen, durch die er, wie er meinte, zum Erfolg gekommen war. Fleiß, Pflichtgefühl, unbedingte Rechtlichkeit, Unterordnung unter den Willen eines Höheren, heiße er nun Gott, Kaiser oder Gesetz. Die beiden Mädchen schlafen ruhig unter ihren Betten, der Vater steht im Zimmer und sieht sich prüfend um. Über dem Stuhl von Sophie, der 21-Jährigen, hängt, achtsam in Falten gelegt, das Schwesternkleid. Auf dem Nachtkästchen liegt die steif gestärkte Schwesternhaube mit dem roten Kreuz. Der Vater seufzt, weil die mündig gewordene Tochter es erzwungen hat, Schwester zu werden. Er hielt dafür, dass dieses blasse, bleichsüchtige, ein wenig frömmelnde Kind sich besser zur Lehrerin geeignet hätte. Aber Sophie wusste ihren Willen durchzusetzen. Nun gut, nun gut. Mechanisch schiebt der Vater die Haubenbänder auf dem Nachtkästchen etwas nach links, so dass sie in einem geraden Winkel zur Haube liegen. Trotzdem es vielleicht nötiger wäre, bei den Kleidern der zweiten Tochter, bei Eva, der 18-Jährigen, auf Ordnung zu sehen. Er betrachtet sie nachdenklich. Unter seinem Blick wirft sie sich rasch, wie sie alles tut, auf den Rücken. Sie streckt die Arme, sie stößt einen Laut aus, irgendetwas selig zufrieden ist, nur ein »Oh«. Aber so schön, so schön. Dann sieht sie zu ihm hin. Du bist das, Vater? Guten Morgen, sagt er langsam. Guten Morgen, Vater. Und rasch, Vater, du hör mal, sehr geheimnisvoll, weißt du auch, wann Erich nach Hause gekommen ist? Du sollst doch nicht betzen. Um eins, Vater, denk dir, um eins. Es ist schon bald 4, es wird Futterzeit. Aber er geht doch erst lieber in das Zimmer der Söhne. Drei Betten, drei Schläfer, drei Söhne. Das könnte so etwas wie Reichtum sein, und der Vater hat das auch oft so empfunden, aber heute nicht. Es ist nicht nur die dunkle Spur des Angsttraums in Hackendahl, es ist nicht nur das angeberische Geschwätz von Eva. Hackendahl steht auf der Schwelle und lauscht. Er geht hastig auf Erichs Bett zu und bleibt wieder stehen. Jetzt sieht er nur noch den betrunkenen Sohn. Es wäre anders genug, über die Art zu schelten, wie Heinz, der jüngste Bubi genannt, seine Kleider weggehängt hat, oder dem Ältesten, dem 24-jährigen Otto, begreiflich zu machen, dass der Vater wohl merkt, der Junge schläft nicht, er tut nur so, viel zu regungslos liegt er im Bett, aber Hackendall steht hilflos vor Zorn und Trauer an dem Bett seines Erich, seines heimlichen Lieblings. Er ist betrunken. Er ist erst 17, er geht in die Unterprima des Gymnasiums, Liebling seiner Eltern, Liebling der Mitschüler, Liebling der Lehrer, aber er ist betrunken. Es muss etwas geschehen. Er fängt an, die Kleider aufzusammeln. Aus der Tasche der Weste gleitet etwas, leise klappernd fällt es zu Boden. Es ist ein ganz gewöhnlicher Schlüssel, ein kleiner Hohlschlüssel, wie man ihn für Schränke und Schubladen verwendet. Es ist eben kein Fabrikschlüssel, es ist ein vom Schlosser zurechtgefeilter Schlüssel. Nur ein Schlüsselchen. Hackendall steht jetzt vor seinem Schreibtisch. Er weiß nicht genau, wie er hierher gekommen ist, aber nun ist er hier und es gibt kein Zurückweichen mehr. Gibt es das überhaupt je? Ein preußischer Unteroffizier weicht nicht zurück, er sieht dem Feind ins Auge, er greift an, siehe da, der Schlüssel schließt. Es überrascht ihn nicht. Er war nicht streng genug gewesen. Nun hat er einen Dieb zum Sohne, das Schlimmste, was es gibt. Es darf kein Weichsein gegen das eigene Herz geben. Ein Dieb ist ein Dieb. Sie haben ihn in eisernen Gustav getauft, wohl halb im Spott, weil er so starrköpfig sein kann, aber man kann aus einem Spottnamen auch einen Ehrennamen machen. Als er die Höhe der fehlenden Summe festgestellt hat, hält er einen Augenblick bestürzt inne. So viel. Mit einem Ruck stößt er die Schreibtischlade zu, schließt ab und geht eilend eisern entschlossen zurück in das Schlafzimmer der Söhne. »Was ist denn los?« fragt Erich und reißt die Augen mühsam auf. »Schon Zeit für die Penne?« »Wo hast du das Geld gelassen?« »Mein Geld«, flüstert der Vater. »Dieb, Schlüsselfälscher! Was denkst du, was ich mit dir tue?« stöhnt er fast sinnlos vor Zorn. Der Sohn sieht den Vater von unten her an, seine Lippe zittert, als wollte er weinen, aber er weint nicht. »Ich will auch was vom Leben haben«, sagt er. »Hä? Willst du das?« ruft der Vater zornig. »Und was gibst du dem Leben? Wenn man was haben will, muss man auch was geben.« »Ich will so nicht leben«, sagt der Sohn mürrisch und streicht die Haare aus der schmerzenden Stirn. »Immer nur Penne und Schularbeiten. Und wenn ich eine halbe Stunde fort will, habe ich dich zu fragen. Und du lauerst mit der Uhr, dass aus 30 Minuten auch keine 31 werden. Kannst du so nicht leben? Als ich so alt war wie du, war ich Knecht beim Bauern.« »Aber ich bin kein Bauernknecht. Ein Schüler lebt nicht wie ein Knecht und die Zeiten sind auch anders geworden, Vater.« »Ja, die sind freilich anders geworden. Es sind Zeiten geworden ohne Respekt und Ehre. Vor dem Schloss haben die Roten spektakelt und ihr Recht vom Kaiser gefordert. Ihr Recht! Du bist wohl auch so ein Roter geworden und willst mir dein Recht auf Nachschlüssel und gestohlenes Geld beweisen.« »Wenn du mir nie einen Groschen in die Hand gibst, Vater«, antwortete der Sohn trotzig. »Du hast mich in die Welt gesetzt und willst bloß tyrannisieren. Du bist nur glücklich, wenn alle vor dir zittern. Du bist genau wie dein Kaiser. Wer nicht pariert, wird über den Haufen geschossen.« Er sah sich hilflos in der Stube um. In seinem Bett der Heinz war nun doch von dem Lärm aus seinem festen Jungenschlaf erwacht. Er saß aufrecht und sah den Vater an. Mit seinem altklugen, schnoddrigen Berliner Ton meinte er: »Richt dich doch bloß nicht auf, Vater. Der Erich ist doch nicht normal. Den haben sie mit der Muffe gebufft. Das wisst die ganze Penne, der ist doch rot.« »Rot!« schrie der Vater. »Mein Sohn rot! Ein Hackendall-Sozialdemokrat? Ja, weißt du denn nicht, dass der Kaiser gesagt hat, alle Sozialdemokraten sind Vaterlandsfeinde und er zerschmettert sie?« »Wenn die deinen Willen bloß nicht zerschmettern«, sagte der Sohn böse. »Der kann bloß mit seinen Säbel rasseln.« Über den Hof kam der alte Hackendall, er stieß den Erich, der nur in Hemd und Hose war, vor sich her. »Ein Student willst du sein?« schrie der Alte und stieß Erich, dass er taumelte. »Ein Furz bist du, ein Dieb, aber ich will dir zeigen, wer Herr ist in diesem Hause. Heute noch melde ich dich ab vom Gymnasium.« »Das tust du nicht, Vater.« »Von heute an bist du Stallknecht.« »Vater, lieber laufe ich fort, ehe ich eine Mistgabel anrühre.« »Du verweigerst deinem Vater den Gehorsam?« Ich gehe nicht in den Stall. Ich fasse nie eine Forke an. Du tust es nicht! Nie. Der Vater stand nachdenkend, fast ruhig. Komm, sagte der Alte, der nichts gehört zu haben schien. Komm. Er legte dem Sohn die Hand um den Arm. Los! Sie kamen zurück in das Haus, aber sie stiegen nicht die Treppe zu dem Obergeschoss empor. Es ging in den Keller hinab. So, sagte der Vater und stieß eine Kellertür auf. Hier bleibst du, bis du dich besonnen hast. Der Vater schloss ab. Fäuste trommelten von innen, eine beinahe unkenntliche Stimme schrie: Tyrann, Schinder, Henker. Hackendahl trat in den Stall. In der nächsten Stunde gab es viel zu tun. Eilige, stumme Arbeiterei. Um 6:30 mussten die Pferde zur Tagestour bereit sein. Erst als die Nachtdroschken hereinkamen, ging der alte Hackendahl aus dem Stall. Wie immer sprach er mit jedem Kutscher, sah selbst die Taxuhr nach, berechnete die Gelder, kassierte und trug ein in sein Buch. In der vergangenen Nacht war das Geschäft ungewöhnlich gut gewesen. Die Droschken hatten fast gar nicht an den Halteplätzen zu warten gehabt. Hackendahl kassierte viel Geld, er belebte sich etwas, es war nicht alles hoffnungslos, das Geschäft ging. »Es war füllelos in der Stadt«, sagte ein Kutscher. »Die Leute sind mächtig aufgeregt, wie in die Ermordung von den Erzherzog. Dreimal heik bei Scherlje musst, wo die Telegramme angeschlagen sind. Den Mörder haben sie ja feste Hacken da, halt ist ein Studente, seinen Namen hat gar nicht behalten. Er hat gleich Gift geschluckt, aber hat's wieder ausgekotzt.« »Ein Student, so«, sagte der eiserne Gustav. »Und wegen sowas schlagen sich die Leute die Nacht um die Ohren? Den Hintern blutig gehauen, das gehört zu einem. Hinrichtung geht viel zu schnell. Erst muss der mal Schmerzen spüren, aber es keine Zucht mehr auf der Welt.« Der alte Kutscher sah von den blauen Tuchkissen hoch, die er gerade für die Tagfahrt ausbürstete. »Meinen Sie das wirklich, Herr Hackendahl? Ich denke mal, es ist zu viele Zucht auf der Welt. Alles geht nach Drill und Kommando, und der Mensch ist doch keine Maschine nicht, er ist gewissermaßen was Lebendiges mit Gefühle.« Stumm ging der eiserne Gustav über den Hof, rief im Vorbeigehen nur halblaut: »Mach du fertig, Otto«, und verschwand im Haus. An seinem Schreibtisch saß der alte Hackendahl. Er hatte das Kassenbuch vor sich aufgeschlagen, die Morgeneinnahme hineingelegt, aber er zählte nicht nach, er trug nicht ein, er saß und grübelte. Es ist alles noch viel schlimmer, als er dachte. Ein genusssüchtiges, weiches Geschlecht ist herangewachsen, das nicht erwerben, nur verschwenden kann. In der weichen Friedensluft aufgeschossen, fährt es ihm durch den Kopf. 70, 71 ist zu lange her. Er denkt einen Augenblick an den gestern ermordeten Erzherzog. Die Leute reden von Krieg. Das wäre nicht schlecht. Dann lernen die Bengels wieder, dass Leben Kampf ist. Jetzt greift er ohne Zögern zur Feder. Er schreibt in das Kassenbuch: 29.06. Gestohlen von meinem Sohn Erich. 80 Mark. So. Das wäre erledigt. Das Wichtigste ist erledigt. Der alte Hackendahl hatte es sich mit seinen 56 Jahren nie nehmen lassen, Tag für Tag, Sommer und Winter, bei Schnee und Sonnenschein noch selbst auf den Bock seiner Droschke zu steigen. Freilich jeden beliebigen fuhr er nicht, das hatte er nicht nötig, aber die Stammkundschaft fuhr er. Die Herren, die sich Tag für Tag nur vom alten Hackendahl auf ihr Büro in ihre Bank zum Ordinationszimmer fahren lassen wollten. Denn so wie sie fährt eben doch keiner Hackendahl. Immer pünktlich auf die Minute und dann im schlanken Trabe durch und dabei kein Gejachter mit Peitschengeknall und Gejohle, vor allem nie Streit mit diesen neumodischen Automobilen. Sein braver Schimmel konnte ganz von Sinnen werden über die klapprigen Blechdinger. Als Hackendahl an diesem Vormittag in die Bendlerstraße kam und bei der Villa des geheimen Sanitätsrats Buchbinder vorfuhr, war er darum auch gar nicht erfreut, dass da solch ein Automobil vor der Türe stand. Der Schimmel stutzte und bockte und wollte gar nicht heran an den Kantstein. Hackendahl musste wahrhaftig runter vom Bock und den Zossen beim Kopf nehmen. Der neben seinem Wagen wartende Chauffeur grinste natürlich höhnisch. Aus der Villa kam der geheime Sanitätsrat Buchbinder mit einem jungen Mann. Vorschriftsmäßig die Augen stramm gerade ausgerichtet, tippte Hackendahl mit der Peitsche zum Gruß gegen seinen Lackzylinder. Der Chauffeur natürlich lümmelte sich nur langsam an seine Wagentür und sagte bloß »Moin«. »Guten Morgen, Hackendahl«, rief der Geheimrat vergnügt. »Hören Sie, Hackendahl, das hier ist mein Sohn, auch schon Mediziner, und der will nun, ein Auto hat er sich gekauft, von meinem Jelde, Hackendahl, und nur will er nur noch Auto fahren.« »Er wird schon bleiben lassen, Herr Geheimrat«, sagte Hackendahl und sah missgünstig Auto und frech grinsend den Chauffeur an. »Wenn er erst mal gegen einen Baum gefahren ist oder ein paar Menschen unglücklich gemacht hat, dann wird er es schon bleiben lassen.« »Also Papa«, sagte der junge Mann ungeduldig und ignorierte das subalterne Kutschergeschwätz vollkommen, »steig ein und in 4 Minuten hältst du vor deiner Charité.« »Ich weiß nicht«, sagte der alte Herr bedenklich, »was meinen Sie, Hackendahl?« »Wie der Geheimrat befehlen«, sagte Hackendahl förmlich, »aber wenn ich etwas sagen darf, in 8 Minuten sind Sie auch mit mir in der Charité und bei mir passiert nichts, bei mir ist noch nie was passiert.« »Ja, Papa, wenn du dich freilich über Autos von deinem Droschkenkutscher beraten lassen willst.« Viel Kummer und Ärger hatte der alte Hackendahl an diesem Morgen schlucken müssen, aber Droschkenkutscher, das war ihm doch fast zu viel. Gottlob sagte auch gleich der Geheimrat, »Du weißt gut, mein lieber Junge, dass Hackendahl kein Droschkenkutscher ist, und nun will ich dir etwas sagen. Ich werde mit Hackendahl fahren und du wirst mit deinem Automobil fahren, ganz ruhig nebenher, und ich werde mir vom sicheren Port dein Schifflein anschauen. Und ist es mir nicht zu stürmisch, dann darfst du mich von der Charité nach Hause fahren.« Der alte Herr stieg in Hackendahls Droschke, legte die leichte Staubdecke über die Knie, rückte behaglich zurecht und sagte, »Also dann fahren Sie langsam los, Hackendahl. Er wird uns ja mit seinen 20 oder 40 Pferdestärken doch gleich einholen.« Gerade hatte der Chauffeur angefangen, an der Kurbel zu drehen. Aus dem Auspuffrohr unter des Schimmels Nase kamen kleine, dicke, stinkende, blaue Wölkchen. »Sagte, Hackendahl, sagte«, schrie der Geheimrat, den es fast vom Sitz geschleudert hatte. »Fahren Sie langsam, Sie sollen langsam fahren, Hackendahl, ich will keine Wettfahrt.« Hackendahl wollte auch keine. Es war nur schade, dass man dies dem Schimmel nicht begreiflich machen konnte. Das aufgeregte Tier raste die Bendlerstraße im Galopp hinunter, bog so scharf in die Tiergartenstraße ein, dass die Räder gegen die Bordkante schrammten. »Ich glaube, Sie sind des Teufels, Hackendahl«, stöhnte der Geheimrat hinten. »Das ist der Schimmel«, rief Hackendahl, »der hasst Automobile.« Hackendahl fuhr schon um den Rolandsbrunnen, er sah sich vorsichtig um. Von dem Automobil war keine Spur zu sehen. »Haben Sie auch schon von dem Mord in Sarajevo gelesen, Hackendahl?« »Jawohl, Herr Geheimrat. Glauben Sie, dass es einen Krieg gibt?« »Krieg? Wehen der Serben? Nie, Hackendahl. Sie sollen mal sehen, wie die kuschen. Wehen, sowas gibt's doch keinen Krieg.« Noch in weiter Ferne tönte die Autohupe. Hackendahl hörte es. Der Schimmel hatte es auch gehört. Er spitzte kriegerisch die Ohren. Hackendahl nahm die Zügel fester. »Ich glaube, da kommt Ihr Herr Sohn, Herr Geheimrat«, rief er nach hinten. »Hat er also doch noch seinen Kasten in Jank gekriegt? Aber keine Wettfahrerei, wenn ich bitten darf, Hackendahl.« Näher und näher tönte die Hupe, fast ununterbrochen klang ihr Schrei, Warnung und Alarm für alle Pferdeherzen, für den Schimmel war es nur Alarm. Er trabte straffer, warf den Kopf ungeduldig von rechts nach links, von unten nach oben. Direkt hinter ihm ging der Gummiball. Langsam schob sich der grüne Kasten neben die Droschke, erreichte den Kutschersitz, die Hinterhand des Pferdes, den Kopf. Der Schimmel machte einen Satz in der Schere. Dann schien die Droschke einen Augenblick stillzustehen und dann raste der Gaul los. »Sie sollen nicht«, klang von hinten die Stimme des Geheimrates. Das Automobil hielt sich genau neben dem Pferde, knatternd, hupend und stinkend. Mit einem verzweifelten Ruck riss er den Kopf des Pferdes nach rechts in die stille Hindersienstraße. Das überlistete Automobil schoss geradeaus weiter. Der Schimmel machte noch 10, 15 Galoppsprünge, fiel in Trab, in Schritt. Hackendall merkte, dass ihn der Geheimrat von hinten am Arm riss. »Sie sollen anhalten, Kerl! Verstehen Sie nicht?« schrie der Alte kirschrot vor Wut. Hackendall hielt an. »Verzeihen Sie, Herr Geheimrat«, rief er aus, »der Schimmel ist mir durchgegangen. Das Automobil hat ihn wild gemacht. Der Chauffeur hat das mit Absicht getan.« »Wir sind das letzte Mal zusammen gefahren, Hackendall. Schicken Sie mir die Rechnung. Schämen sollten Sie sich.« Ein Hupenschrei erscholl. Von vorn kam das Automobil. Hackendall sagte nichts mehr. Mit trübem Blick, mit gesenktem Kopf sah er den Geheimrat zu dem lächelnden Sohn in das Auto steigen. Schwer war zu tragen, was alles Gott einem rechtlichen Manne auferlegte. »Nehmen Sie eine jugendliche Unbesonnenheit nicht zu schwer, Herr Hackendall«, hatte oben in seinem Studierzimmer der Direktor den besorgten Vater gebeten. »Der Satz, Jugend hat keine Tugend, gilt heute mehr denn je.« »Geld stehlen ist nicht unbesonnen, es ist schlecht«, hatte Hackendall widersprochen. »Der heutigen Jugend ist ein Hang zu Genusssucht eigen, der unserer älteren Generation fremd war«, dozierte der Direktor. »Eine lange Friedenszeit hat die jungen Leute schlaff gemacht.« »Wir müssten wieder mal einen ordentlichen Krieg haben«, rief Hackendall. »Um Gottes Willen, nein. Ahnen Sie denn, welch schreckliche Ausmaße ein moderner Krieg nehmen könnte?« »Wie in solch ein Völkchen auf dem Balkan, das in 6 Wochen ausgestanden hat, den jungen Leuten gut getan, wie ein Stahlbad.« »Die ganze Welt liegt voller Zündstoff«, antwortete der Direktor. »Alles schaut mit Neid auf das immer stärker werdende Deutschland und unseren Heldenkaiser. Die ganze Welt würde über uns herfallen.« »Wegen ein paar Serben, die man kaum auf der Landkarte findet?« »Unseres wachsenden Reichtums wegen, unserer Stärke wegen, wegen unserer Kolonien, wegen unserer Flotte.« »Nein, Herr Hackendall, es ist, verzeihen Sie, fast ein Frevel, sich einen Krieg zu wünschen, bloß weil der Sohn eine Dummheit begangen hat.« »Er müsste militärische Zucht haben.« »In knapp 1 Jahr hat er sein Abiturium gemacht, dann können Sie ihn sofort dienen lassen«, sagte der Direktor überredend. »Nehmen Sie ihn jetzt nicht übereilt aus der Schule, aus einem Bildungsgang, der ihm alle Möglichkeiten erschließt.« »Ich werde es mir überlegen«, sagte Hackendall widerstrebend. Wie alle Abende hatte der eiserne Gustav auf seinem Fuhrhof gestanden, hatte mit den heimkehrenden Tagesdroschken abgerechnet und die Nachtdroschken zur Arbeit hinausgeschickt, wie alle Abende. Vielleicht war er noch ein wenig wortkarger als sonst gewesen, aber darauf war nicht viel geachtet worden heute in der allgemeinen Aufregung, denn aufgeregt waren die Droschkenkutscher an diesem Abend. Es gibt Krieg, hatten die einen gesagt, Quatsch, hatten die anderen gerufen. Der Kaiser ist gleich wieder von Kiel weitergedampft. Der würde hübsch nach Berlin kommen, wenn es Krieg gäbe. Aber die Kieler Regatta ist abgesagt, weil Trauer ist, nicht wie in Krieg, er ist doch mit dem verwandt. Der Lokalanzeiger hat geschrieben, du mit deinem dusseligen Skandalanzeiger, der vorwärts sagt, wir haben 110 Sozialdemokraten im Reichstag und die sind sich mit den Proletariern der Welt einig, wir wollen keinen Krieg. Ruhe, befahl Hackendall. Wir bewilligen keinen Pfennig für die Kriege von den Kapitalisten. Ruhe da, befahl Hackendall. Der alte Hackendall verbat sich rotes Geschwätz, dann kassierte er weiter. Das Kriegsgeschwätz interessierte ihn, den alten Militär, nicht. Er dachte immer nur, mein Erich ist fort. Gerade als ich ihn aus dem Keller holen wollte, ihm sagen wollte, er kann wieder zur Schule gehen, es ist alles in Ordnung, gerade da ist er fort. Und Sophie? Eva sagt, sie ist heute Nachmittag für ganz ins Krankenhaus gezogen, mit Sack und Pack. Wir sind ihr ja wohl nicht fromm genug, wir streiten zu viel, hat sie gesagt. Schlag auf Schlag. Immer schlimmer. 2 Kinder an einem Tag verloren. Und auch Sophie hat mir nicht Adieu gesagt. Was habe ich Ihnen denn getan, dass Sie mich so behandeln? Nun gut, ich bin streng gewesen. Ein Vater muss streng sein. Ich bin vielleicht noch nicht streng genug gewesen. Jetzt sehe ich erst, wie weich Sie sind. Wie Sie gleich ausreißen, wenn es schwierig wird. Die hätten Soldaten sein müssen. Die Zähne zusammen, nicht mit der Wimper gezuckt und durch. Es ist der 31. Juli 1914. Dicht gedrängt bis tief in den Lustgarten hinein steht seit dem frühen Morgen die Menge am kaiserlichen Schloss, über dem die gelbe Kaiserstandarte weht, das Zeichen für die Anwesenheit des obersten Kriegsherrn. Unaufhörlich fluten die Menschen ab und zu, denn auf jedem lastet die Frage: Wird Krieg? Die Luft ist heiß, es wird immer schwüler. Es saust und braust in der Menge. Noch lebt Deutschland mit aller Welt in Frieden. Es gärt und braust. Ein Monat ist vergangen mit Ungewissheit, mit Hin und Her, unverständlichen Verhandlungen, mit Drohungen und Friedensversicherungen. Die Nerven der Menschen sind durch das lange Warten zermürbt. Jede Entscheidung ist besser als dieses schreckliche, dieses ungewisse Warten. Was geht dort drinnen vor? Was wird in jenem Dämmer beschlossen, über jeden Wartenden, Mann für Mann, Weib für Weib, Kind für Kind? Sie haben 40 Jahre im Frieden gelebt. Sie können es sich nicht vorstellen, was das ist, ein Krieg. Aber doch ahnen Sie, dass ein Wort aus dem stummen, verschlossenen Haus dort alles ändern kann, Ihr ganzes Leben. Und Sie warten auf dieses Wort. Sie fürchten es und Sie fürchten doch auch, dass es ausbleiben könnte, dass so viele Wochen umsonst durchwartet sein könnten. Plötzlich wird es ganz still in der Menge, als halte sie den Atem an. Da öffnet sich das Tor des Schlosses, sie sehen es aufgehen, langsam, langsam, und heraustritt ein Schutzmann. Ein Berliner Polizist in der blauen Uniform mit Pickelhaube. Sie starren ihn an. Er klettert auf eine Treppenbrüstung, er bedeutet ihnen, dass sie still sein sollen, aber sie sind ja still. Der Schutzmann nimmt langsam den Helm ab, hält ihn vor die Brust. Sie verfolgen atemlos jede seiner Bewegungen, obwohl er nur ein ganz gewöhnlicher Schutzmann ist, wie Sie ihn alle Tage auf allen Straßen Berlins sehen, und doch prägt er sich Ihnen unauslöschlich ein. Sie werden in den nächsten Jahren ungeheure und schreckliche Dinge sehen müssen, aber Sie werden nie vergessen, wie dieser Berliner Schutzmann seinen Helm abnahm und ihn vor die Brust hielt. Der Schutzmann tut den Mund auf. Ach, sie hängen an seinem Munde, was wird er sagen? Leben oder Tod, Krieg oder Frieden? Der Schutzmann tut den Mund auf und sagt: Auf Befehl seiner Majestät des Kaisers teile ich mit, Mobilmachung ist befohlen. Der Schutzmann schließt den Mund, er starrt über die Menge, dann setzt er ruckartig wie eine Puppe den Helm wieder auf. Einen Augenblick schweigt die Menge, schon fängt es in ihr zu singen an, einzelne, Hunderte, Tausende von Stimmen vereinen sich, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Ruckartig, wie eine Puppe, nimmt der Schutzmann den Helm wieder ab. Über die Linden rasen die Automobile. Offiziere stehen in ihnen, sie schwenken Fahnen, sie legen die Hände hohl an den Mund, sie rufen: Mobil, Mobil! Die Menschen lachen glücklich, sie jubeln den Offizieren zu, Blumen fliegen durch die Luft, die jungen Mädchen reißen ihre großen Strohhüte vom Kopf, sie schwingen sie an den Bändern, sie rufen begeistert zurück: Mobil, Mobil, Krieg, Krieg. Dies ist die Stunde der Offiziere. 40 Jahre lang haben sie öden Gamaschendienst kloppen müssen, sie waren dessen so überdrüssig. Die Leute drehten sich kaum noch um nach ihnen, sie waren so überflüssig. Jetzt jubelt ihnen alles zu. Die Augen leuchten. Sie werden ja für Freiheit und Frieden eines jeden kämpfen und vielleicht sterben. Dass ich das noch erleben darf, ruft der alte Hackendahl im Strudel der Begeisterten. Nun wird alles wieder gut. An seinem einen Arm hängt Heinz, am anderen Eva. Sie treiben in der Menge, sie lachen. Übermütig wirft Eva den Offizieren Kusshände ins Auto. Fass mich an, Evchen, fass mich fest unter. Wir wollen machen, dass wir nach Haus kommen. Wir müssen Otto Bescheid sagen. Otto weiß doch noch von nichts. Wenn heute Mobilwachung ist, muss er sich spätestens morgen stellen. Oder heute noch. Sie gehen gegen den Strudel an, oft kommen sie nicht von der Stelle. Pass auf, jetzt kommt der Erich auch zurück, jetzt kommt er ganz von selbst. Er muss ja, ich hab ja seine Papiere, die braucht er jetzt. Aber auch so, er würde auch so kommen, Bubi. Er weiß ja jetzt, dass man nicht allein leben kann. Einer hört zum anderen, alle hören zusammen, wir Deutsche. Zum ersten Mal seit langen Wochen hatte die Familie Hackendahl wieder einmal vollzählig um den Abendbrottisch gesessen. Und der alte Vater hatte so wenig eisern in die Runde geschaut, wie es ihm nur möglich war. Alles war wirklich vergeben und vergessen, keinerlei unangenehme Fragen waren gestellt worden, was der Friede veruneinigt hatte. Der nahende Krieg hatte es wieder zusammengeführt. Sophie war auch heimgekommen. Vom Krankenhaus war sie auf einen Sprung herübergelaufen, zu erfahren, welche Veränderungen der Krieg der Familie Hackendahl bringen würde. »Also, Otto rückt schon morgen früh ein«, berichtete Vater Hackendahl zufrieden, »und Erich werden sie wohl auch gleich da behalten, wenn er sich freiwillig stellt.« Mit gesenktem Kopf saß Erich am Tisch. Jawohl, nun war er wieder zu Hause. Es war alles vergeben und vergessen. Das Geld war zurückgezahlt worden. Morgen würde er zum Direktor gehen und sich wegen Zeugnis und Abschlussprüfung erkundigen und dann zu den Soldaten. Der alte Hackendahl, der eiserne Justav, sitzt so recht behaglich am Abendbrottisch der wiedervereinten Familie und fühlt, es ist alles noch wieder gut geworden. Alle sind wieder heimgekehrt, wie es sich gehört. Es ist morgen. 7 Uhr morgens, morgen eines Wochentages, Arbeitstages, aber auf dem Hackendalschen Fuhrhof stehen alle Droschken unbespannt nebeneinander. Gepäckdroschken und offene Droschken, Droschken erster und zweiter Klasse. Sie stehen nebeneinander, als ruhten sie aus, als gäbe es keine Arbeit mehr für sie. Die Kutscher laufen umher in Sonntagsanzügen, sie ziehen die Pferde aus dem Stall. Vater Hackendahl steht an der Hofpumpe, er mustert jeden Gaul, sieht nach, ob er gut genug geputzt ist, lässt die Hufe schmieren, einen Trensenzügel verschnallen. Die Pferde sind aufgeregt wie die Menschen, es macht sie unruhig, dass sie ihr gewohntes Geschirr nicht tragen, sie werfen den Kopf, sie sehen nach den leeren Droschken hinüber, sie wiehern. »Hoffmann«, ruft Hackendahl dröhnend, »kämm deiner Liese die Mähne nochmal durch, zieh an Scheitel, mein Junge, dann sieht sie gleich schmucker aus.« »Jawohl, Hackendahl, dass sich ein Franzose in sie verliebt oder bei der Russen kriegt sie Läuse.« Es ist ein nie gesehener Anblick. Alle Pferde der Tag- und Nachtschicht verlassen gemeinsam den Fuhrhof. 128 Hufeisen klappern auf dem Steinpflaster, die Schwänze wehen, die Köpfe werden geworfen. Jawohl, es ist ein stolzer Anblick. Es ist das letzte Mal, dass der Fuhrhof Hackendahl nach Wohlhabenheit und Fülle aussieht. Die Menschen auf der Straße bleiben stehen. Sie schmunzeln bei dem Anblick. Das ist doch noch etwas. Pferde, die in den Krieg ziehen. Ja, dass die Hackendahlschen Pferde in Ordnung waren, das merkte man wirklich. Stück für Stück ging weg, es machte Hackendahl ganz stolz. Hackendahl bekam eine Anweisung. Es war eine Anweisung auf eine sehr hohe Summe. Viel Geld. Viel Geld, die Pferde, die für Hackendahls gearbeitet, von denen sie gelebt hatten, in Geld umgesetzt. Die Pferde, der Stall, das Fuhrgeschäft. Sie waren sein Lebensinhalt gewesen, seit es das Militär nicht mehr sein konnte. Es war so leer in ihm. Der Bahnhof, der Anhalter. Noch eine Minute. Durch die Halle, hinauf die Treppe, alles ist überfüllt. Von oben klingt Blechmusik, 2:01 Uhr, der Zug müsste fort sein, aber Solange sie nicht muss Ident spielen, fährt der Zug noch nicht, keucht Hackendahl atemlos. Hackendahl fühlt sich fröhlich, fröhlich aufgeregt. Er rennt dahin im Kreise seiner Familie. Wo ist Otto? Da ist Otto. Sie stürzen sich auf Otto. Mach es gut, Otto. Schreib auch mal Otto. Und wenn's mal Cartoon gibt, Otto, denk an deinen Vater. Wenn du das Eiserne Kreuz bekämst, das wäre mir das Schönste. Hast du schon gehört, ob es in diesem Krieg auch Eiserne Kreuze gibt? Muss I denn, spielt die Kapelle. Der Zug ruckt an, fährt, Tücher werden gezogen, Hände werden gereicht, noch einmal. Nicht weinen, Otto, ruft Vater Hackendahl, wir sehen uns ja wieder. Und sehr laut, denn der Zug hat sein Tempo beschleunigt und Hackendahl muss zurückbleiben. Du warst immer ein guter Sohn. Es war ein erregter Tag gewesen für Gustav Hackendahl. Eigentlich war es ein großer, ein stolzer Tag gewesen. Jawohl, es war ein stolzer Tag gewesen. Vielleicht gab es heute nicht viele Männer in Berlin, die so viel für ihr Vaterland gegeben hatten wie er. Gustav Hackendahl ist wieder zu dem Beruf seiner jüngeren Jahre zurückgekehrt. Im blauen Kutschermantel, den weißgrauen schweren Lackzylinder, Mutters Milchpott, auf dem Kopf, hält er an den Wartestellen. Die anderen Kutscher, als sie Gustav Hackendahl zuerst hinter seinem kopfhängerischen Schimmel auftauchen sahen, riefen ihm zu, »Na, Gustav, lass einen anderen Robert verdienen, du willst damit Gewalt reich werden.« Und untereinander meinten sie, dem fährt keiner gut genug. Allmählich aber, als sie ihn immer wieder sahen, bei jedem Wetter, nicht die schlechteste Fuhre ausschlagend, als es sich herumgesprochen hatte, dass er nur noch mit 2 Droschken fuhr, da sagten sie, und wie stand der Mann mal da? Aber allens, was recht ist, er gibt nicht nach. Der Gustav ist wirklich eisern. Gustav Hackendahl lässt sie reden. Er sitzt auf seinem Bock. Er nimmt die große Veränderung in seinem Leben, den Abstieg von Wohlhabenheit zur täglichen Sorge um das tägliche Brot, mit demselben Gleichmut hin, mit dem er das Wetter erträgt. Es dauerte lange Zeit, bis Otto Hackendahl seinen ersten Heimaturlaub bekam. Otto Hackendahl geht langsam, viel um sich schauend. Als er vor 2 Jahren Berlin verließ, waren die beflaggten Straßen voll von fröhlichen Menschen. Er findet eine graue, trostlose Stadt wieder. Plötzlich ist Otto stehen geblieben, er sieht etwas, etwas Bekanntes, einen Gruß aus dem ehemals. An der Bordkante der Straße steht eine Droschke ohne Kutscher, aber Otto braucht keinen Kutscher zu sehen, er kennt das Pferd, den Schimmel, der mit trübe hängendem Kopf das Pflaster zu studieren scheint. Otto tritt in die Kneipe, vor der der Schimmel steht. Gleich bei der Tür ruft Otto dem Wirt zu, ein helles bitte. Er geht, das Bierglas in der Hand, auf einen Tisch hinten an der Wand zu. Er setzt das Glas auf den Tisch. Er sagt, guten Abend, Vater, ich bin's, Otto. Der alte Mann hob langsam seine großen, kugeligen, starken Augen von dem trüben Bierrest, vor dem er brütend gesessen. Dann mit einer plötzlichen Bewegung reichte er dem Sohn die Hand über den Tisch weg. Bist du das, Otto? Das ist recht. Setz dir, Otto, setz dir. Hast du mir zufällig gefunden? Ich sah den Schimmel, Vater. Ja, der Schimmel, Otto. Er wird immer weniger. Kein Futter und keine Courage mehr. Ich kriege ihn an keinen Ross schlechter vorbei. Immer will er rennen in den Laden. Der alte Mann lachte, aber es klang trübe. Und sonst, Vater? Was macht der Stall sonst? Der Stall? Ich hab keinen Stall mehr. In Braunheit noch hat das Aas ist auch pflastermüde. Fülle ist nicht mehr mit dem Geschäft, Otto. Wenn jetzt der Krieg aus wäre, ich hätte doch keine Arbeit für dich, Otto. Sei du mal froh, dass du deinen Krieg hast. Wieder lachte er und wieder trübe. 14 Tage später wurde der Unteroffizier Otto Hackendahl auf dem Weg in den Graben seiner Kompanie von einem Granatsplitter verletzt. Er starb schon wenige Stunden später nach schwerem Leiden. Der Mann, der alte Mann, der eiserne Mann war aufgewacht in der Nacht. War es der Schimmel gewesen, der ihn geweckt hatte? War es die Halfterkette gewesen, die gerasselt hatte? Hatte nicht der Huf beharrlich gegen den Stallboden geklopft und den Herrn gerufen? Es ist ein Dreck, wie die Gedanken durcheinanderlaufen. Die Nacht ist zum Schlafen da, wie es Mutter macht, nicht zum Denken. Hätte der Schimmel dieses Mistvieh ihn bloß nicht geweckt. Mit dem Schimmel fing der Reinfall an. Mit dem Wettrennen damals. Von der Stunde an ging alles schief. Und dies Aas, das ihn um die beste Kundschaft gebracht hatte, stellte sich jetzt noch hin, rasselte mit der Kette, klopfte mit dem Huf, als hätte er was zu verlangen. Nichts hat er zu verlangen. Wer hat was von ihm zu verlangen? Otto. Otto ist tot. Und Eva? Die war mal ein gutes Mädchen. Ein hübsches Mädchen gewesen, aber die hatte es mit den Männern. Weg, Mädchen. Eine Nutte kann keines Mannes Tochter sein, weil sie aller Väter Liebste ist. Ich kann nicht dafür, ab damit. Und Erich? Erich ist ein schnieker Leutnant, aber an Vater und Mutter schreibt er nicht. Und wer nicht will, der hat schon, da kann man nichts machen. Erledigt. Sophie, Oberschwester geworden, stark beschäftigt. Und Heinz, Bubi? Der Vater in seinem kalten Zorn macht sich nichts mehr vor. Nicht der Schimmel hat ihn geweckt. Ivo, der Schimmel ist froh, wenn er seine Ruhe hat. Der Vater ist aufgewacht, weil es Dreie ist und der Herr Sohn ist noch nicht zu Haus. Er muss sagen, in letzter Zeit hat er am meisten von Bubi gehalten. Bubi war kein Blender wie Erich, aber auch kein Versager wie Otto. Aber wenn man um sechs zurück sein wollte, wenn man also log, den Vater anlog, so war man eben doch nicht anständig, sondern erledigt. Anständig ist anständig, Lüge ist Lüge und eisern ist eisern. Der alte Hackendahl sitzt noch eine Weile im Dunkeln, plötzlich brennt er das Licht an. Mutter fährt in ihrem Bett hoch. Was ist denn, Vater? Das weckt der Sahn, Mutter. Ich hab über den Schimmel nachgedacht. Ist denn Heinz schon zu Hause? Ich hab ihn gar nicht gehört. Nee, ist nicht. Ich werde den Schimmel morgen zum Rossschlächter bringen. Bei die Fleischpreise kriegt man noch was und vor der Droschke ist er bloß ein Jammer und ich mache noch überhaupt nicht mehr sehen, so von früher her und so. Und dann lässt du dir beim Kauf 5 Pfund von dem Schieren aus der Keule geben. Das können die gut machen. Und Heinz und dir wäre ein bisschen Fleisch auch mal wieder gut. Was Heinz gut tut, das weiß ich von alleine. Bloß interessiert man nicht mehr. Und dann sehe ich, dass ich mal einen Braunen kaufe oder einen Fuchs vor der Droschke kaufe. Bloß kein Schimmel. Ich bin schon lange je ein Schimmel. Das mach, Vater. Das ist eine gute Idee. Dann macht dir das Fahren auch wieder Spaß. Spaß! Naja, vielleicht. Man ist ja nicht bloß Vater, man ist ja auch Mensch. Wie meinst du denn das, Vater? Ich habe gelernt, dass ein Kind seine Eltern achten, lieben und verehren soll. Ich weiß nicht, Mutter, das mach ja wohl an mir liegen. Mir hat keins von meinen Kindern geliebt. Sage das nicht, Vater. Der Heinz, siehst du, Mutter? Einen von deinen 5 weißt du bloß und der wird ohne anders als die anderen. Nee, Mutter, das liegt nicht an den Eltern und das liegt nicht an die Kinder, sondern es liegt an der Zeit. Und wenn es daran liegt, dann können wir es auch nicht ändern. Dann müssen wir eben sehen, wo wir bleiben. Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Ich will wieder einen netten Jaul vor der Droschke fahren und ein bisschen durch den Tiergarten. Mit Niute Fuhr und überall die Krokus aus dem Rasen, gelb und blau und weiß. Aber nie immer denken müssen, heute musste Erich zurechtstoßen und der Heinz ist ohne zur rechten Zeit nach Hause gekommen. Ist es darum, Vater, weil der Heinz noch nicht zu Hause ist? Wie kann es darum sein, Mutter? Ich habe es dir doch erklärt, aber eins kommt zum anderen und wenn ihn mal alle ist, hilft kein Piepen. Ich möchte noch, dass du wieder Gustav zu mir sagst, Mutter. Gustav ist soweit ein ganz ordentlicher Name und ich möchte nur wieder als Gustav leben. Vater ist mir ziemlich vorbeigelungen. Ach, Vater. Gustav! Gustav meine ich. Wenn der Schimmel nicht mehr ziehen will, dann muss er eine Wurst. Und wenn das Kind nicht mehr Kind sein will, dann muss er das bleiben lassen, dann bin ich auch eisern. Ach, Vater. Gustav heißt es nun! Es dauerte dann aber doch noch über eine Woche, ehe es zu einer Aussprache zwischen Vater und Sohn kam. Zu einer anderen Zeit wäre es Heinz wohl aufgefallen, dass der Vater gar nichts zu seinem Ausbleiben über Nacht und von seinem überhaupt jetzt recht ungeordneten Leben sagte. Darum sah er auch kaum hoch, als der Vater eines Tages zu ihm sagte, »Wann machst du dein Maturum?« »Ich weiß nicht, Vater, wohl erst Ostern?« »Dann kümmer dir mal darum. Bis Ostern will ich dir meins Wehen noch hier behalten und füttern. Aber dann ist Schluss.« Er sah den Vater aufmerksam an und das Gesicht des Vaters rötete sich, aber dann sagte der alte Hackendahl gar nicht bullrig, »Vom letzten Geld hat mir ein Rappen gekauft, hast du schon gesehen?« Heinz nickte. »Ein feines Pferdchen«, sagte der Alte etwas wärmer, »das macht Laune. Und vom allerletzten Geld hat Muttern und mir freie mietet. Das Haus bin ich nur auch los und nur ist zappenduster.« Dann sagt er zur Mutter in der Küche, »Ich hab da recht gehabt, Mutter, der Heinz wird ohne anders wie die anderen. Aber der Rappen macht mir Laune. Schwarz ist viele besser als weiß. Weiß wird immer dreckig, aber schwarz, das hält.« Der alte Gustav Hackendahl fand es immer schwieriger, mit einem Pferde zwei Menschen zu ernähren, nämlich sich und seine Frau. Es war wirklich ein Jammer, wie Mutter aussah. Die Kleider schlotterten um die Frau, als hätte man sie einer Bohnenstange zum Vögelscheuchen angezogen. Mutter musste endlich mal wieder ein bisschen Speck auf die Rippen kriegen. Es war ein Elend mit diesem Hungern. Im Kriege war gewissermaßen noch eine gewisse Ordnung in der Hungerei gewesen. Da hatten alle gehungert, oder es hatte doch wenigstens so ausgesehen. Man hatte gesetzlich geregelt auf Karten gehungert. Man hatte sich gewissermaßen mit seinem Hunger einrichten können, aber jetzt wurde ganz regellos Kohldampf geschoben. In den Läden gab es Ware genug für den, der sie kaufen konnte. Das Volk aber lief an den glänzenden, an den überfüllten Läden vorbei. Es sah lieber gar nicht erst hin. Oder es sah auch gerade hin, rein aus Dafke, und dann fragte es sich, was es eigentlich ausgefressen hatte, dass es so hungern musste. Mehr Sünden als die Fresser hatte es auch nicht auf dem Gewissen. Mutter sagte wohl, geh doch mal zu den Kindern, Gustav. Die Sophie und der Erich haben bestimmt ihr gutes Auskommen. Sie werden ihre alten Eltern doch nicht verhungern lassen wollen. Nein! Darin war Gustav eisern. Er ging nicht zu seinen Kindern, dann lieber auf die Wohlfahrt. Auf dem Schilde stand zu lesen, zum groben Gustav. Und mit dem Lokal, in das Hackendahl hinabstieg, hatte es folgende Bewandtnis. Der Berliner, der bekanntlich ein sehr feinfühliges Geschöpf und äußerst leicht beleidigt ist, dieser selbe Berliner ist in einem gewissen Zustand von Angeheitertheit für Grobheiten besonders empfänglich. Er lechzt dann einfach danach, dass auf seiner Empfindlichkeit herumgetrampelt wird. Nicht nur kleine Leute wie Angestellte und Gewerbetreibende, nein, die Spitzen der Geistigkeit und des Erwerbslebens waren schon vor Gustav Hackendahl die enge, dunkle Treppe in den Keller geturnt, bloß um sich grob kommen zu lassen. Die beiden Gustavs, der Grobe und der Eiserne, setzten sich zusammen an einen Tisch. Die Inflation legte Grobheitslokale durch die ganze Innenstadt wie ein fleißiges Legehuhn Eier, und jeder mittlere Grobian schien sich berufen zu fühlen, seinen Gästen grob zu kommen. Das war Wasser auf die Mühle Hackendahls. Aus einem gewöhnlichen Droschkenkutscher verwandelte er sich in den eisernen Gustav, von dem der Grobe schon gehört zu haben meinte, und nicht lange, so reichten sich die beiden Gustavs die Hand über den Holztisch und besiegelten mit einem Händedruck ein aussichtsreiches Geschäft. Das Abkommen der beiden aber war derart, dass der eiserne Gustav von abends bis in die Nacht an dem großen, runden Tisch gleich am Eingang sitzen sollte, mit einer Molle und einem Korn, als richtiger Droschkenkutscher mit Kutschermantel, Lackpott und Peitsche. Die Rolle als verbitterter, aus der Mode gekommener Droschkenkutscher sollte seine Rolle sein. Er hatte den Gästen, die mit Autos ankamen, grob zu kommen wegen ihrer Autos, hatte sie zum Trinken zu bringen, sie zu unterhalten. Kurz, er hatte ihrem stets etwas zu lahm geratenen Vergnügungsvermögen auf die Beine zu helfen. Dafür sollte Gustav Hackendahl sein Trinken frei haben, aber in aller Mäßigkeit, und zwei kräftige Mahlzeiten bekommen, eine, wenn er kam, und eine, wenn er ging. Und von allem, was die Gäste an seinem großen, runden Tisch verzehrten, sollte er 10% der Zeche bekommen. So besprochen zwischen dem Groben und dem eisernen Gustav und durch Handschlag besiegelt. Vor 10 Jahren noch, vor 5 Jahren noch, hätte der eiserne Gustav verächtlich gelacht, hätte ihm einer angeboten, den Hans Wurst betrunkener Gäste abzugeben. Nun hatte er sich selber angeboten. Hackendall hatte den Krieg erlebt. Das Militär, das sein Stolz gewesen war, war nicht mehr. Das Kaisertum, das seinen Halt abgegeben hatte, war kläglich zusammengebrochen. Aus allen seinen 5 Kindern war nichts geworden, auf das er besonders stolz sein musste. Der eiserne Gustav hätte zusammenbrechen können. Oder noch härter werden. Er hatte etwas anderes getan. Er hatte zu lachen angefangen. Es war eine Zeitkrankheit. Vor dem Kriege hatte man den Menschen eingeredet, und sie hatten es geglaubt, dass der Mensch gut, hilfreich, edel, gläubig, fleißig, pflichttreu sei und zu sein habe. Jetzt sagten sie, der Mensch ist schlecht, mörderisch, verlogen, schweinisch, faul, gemein, und sie glaubten es wieder. Sie waren noch stolz darauf. Es machte ihnen Laune. Freilich eine Katzenjammerlaune, ein Grinsen, als hätten sie Essig getrunken, eine Weltuntergangslaune, und der älteren Generation war ja tatsächlich ihre Welt untergegangen. Er zog den Nacken nicht ein, er klagte nie, er fraß die Suppe aus, wie er sie sich eingebrockt hatte, aber auch wie andere sie ihm eingebrockt hatten, ganz selbstverständlich, ohne darüber nachzudenken. Eine große Kraft im Erdulden, im selbstverständlich Erdulden, ohne sich überhaupt klar zu sein, dass er litt. Aber dann kam der Abend, an dem auch diese letzte Fähigkeit ihn zu verlassen schien, an dem es in ihm ganz leer werden wollte. Gustav Hackendall saß allein an seinem großen Rundtisch, es war noch zu früh für sein Geschäft. Gustav Hackendall rückte sich behaglich zurecht aus seinem Stuhl, eine Hand um den Stiel des Glases, in der anderen die Peitsche, den Lackpott in die Stirne gerückt und den Kopf tief auf der Brust, saß er da wie ein echter und rechter Droschkenkutscher, der in der Kneipenwärme ein bisschen eingenickt ist. Es war ihm wirklich nach Einnicken. Wie durch eine Wand hörte er die Stimmen der neu angekommenen Gäste, der Kellner, des Wirtes. Nun rief eine etwas fette Stimme: »Shampoos, natürlich, nur Shampoos!« Etwas klatschte auf den Tisch. »Das Geld kann alle werden, das Geld soll alle werden. Wo das Geld herkommt, gibt's noch mehr. Da wird es nie alle, so oft man auch melkt, es leben die dummen Shampoos!« Und leiser: »Wirt, Mensch, sehen Sie, dass der olle Droschenkutscher von unserem Tisch wegkommt. Der Kerl pennt ja. Soll er seinen Rausch woanders ausschlafen? Und überhaupt, Droschkenkutscher kann ich nicht riechen. Gegen Droschkenkutscher habe ich eine Aversion.« Der alte Hackendall hatte längst begriffen, was das für eine Stimme war, wenn sie sich auch verändert hatte, wenn sie auch fett geworden war. Einen Augenblick dachte er daran, sich fortzustehlen, aber feige war der alte Hackendall nie gewesen, feige war er auch jetzt nicht. Er schob den Hut, Mutters Milchpott, aus der Stirn. Quer über den Tisch sah er mit von der plötzlichen Helle blinzelnden Augen in das Gesicht seines Sohnes Erich. Der sah ihn an, starrte ihn an. Plötzlich war alle Angetrunkenheit aus ihm gewichen. Er starrte den alten Droschkenkutscher im fleckigen blauen Mantel an, mit dem gelb-grau gewordenen Barte, den trüben, geröteten Augen, mit den dick geschwollenen Tränensäcken darunter, starrte den alten Mann an, war blass geworden, konnte nicht weiterreden, wollte aufstehen vom Tisch und kam doch nicht los von dem Blick des anderen, des Vaters, der ihn nicht frei ließ. Denn der Vater sah ihn an, sah durch das fette, weiße Gesicht mit den hochgewordenen Schläfen, dem dünn gewordenen Haar, sah den Erich von ehemals, den Liebling, Hoffnung, Stolz. Sah ihn, den frischen, klugen Bengel von ehemals, und er hatte ihn in den Kohlenkeller gesperrt, weil er 4 Goldstücke verjubelt hatte bei Weibern. Jetzt saß der Sohn vor den Augen des Vaters zwischen 2 Weibern. Die eine hatte ihm den weißen Arm um die Schulter gelegt. Es waren Lokalmädchen. Der Alte saß aus irgendeiner Bar mitgeschleppt. Ja, es war ein Augenblick, in dem beide erkannten, alles war unwiederbringlich vorbei. und die Gäste hatten das Verstummen des flotten Erich Hackendahl kaum bemerkt. Da knarrte der Alte schon los. »Na, wat denn, junger Mann, wat denn? Wat hast du denn mit der Droschkenkutscher? Hast du wohl früher vor Mutters Laubenjahrt eine Pferdeäppel von der Straße sammeln müssen, wat? Und hast du davon Rochus auf die Droschkenkutscher? Na, lass mal, Mensch. Heute riechst du dafür das Benzin von der Autos auf.« Zu antworten brauchte Erich nicht, denn seine Freunde lachten beifällig zu den Sticheleien des alten Kutschers. »Ich, oller Dussel, zerbrech mir bloß immer feste weg meine Birne, wieso ihr Brüder ewig die dicke Marie verdient und ich hab vor Mutter nicht das Fett vor der Stulle.« »Wenn ich jetzt so sehe«, sprach der alte Hackendahl und wies mit dem Finger auf den jungen Hackendahl, der mit unruhigen Augen mal auf den Vater sah und gleich wieder fortschaute, »das ist doch nur ein junger Mensch. Ich frage mir, wie macht der der junge Herr da? Ich frage mit aller Hochachtung, ist das vielleicht ein Schieber?« Und er wies mit dem Finger auf seinen Sohn Erich. Jetzt waren alle, bis auf Erich Hackendahl, erheitert, auch die Mädchen grinsten. In Nepp-Lokalen war es ein Ruhmestitel, ein Schieber zu sein. Geld stinkt nicht. Dieser Satz war zurzeit der erste und höchste Glaubensartikel vieler. Und ob der ein Schieber ist? Der ist so ja ein Großschieber, der verschiebt sie, Männchen, und sie merken das nicht mal. »Junger Mann«, nun wandte er sich direkt an den Sohn, »seien Sie mal ein bisschen nett zum ollen Mann. Erzählen Sie mir mal, wie Sie das machen, wie Sie die Doofen das Geld abknöppen.« »Ich«, fing Erich trotzig an und ergriff zu seinem Glas, »ich finde es langweilig hier. Wollen wir nicht sehen, dass wir irgendwo anders unterkommen?« Der Alte stand auf, tippte Erich auf die Schulter. Er sagte, »Na, junger Mann, du wolltest mir da was erzählen.« Erich wandte dem Vater das Gesicht zu. Auf 20 Zentimeter sahen sich die beiden in die Augen. Dann sagte Erich leise, »Es hat doch keinen Zweck mehr, Vater.« Das Auge des Sohnes schien so kalt, so leer. Es war nichts darin. Nicht Trauer, nicht Liebe, kein Bedauern. Der Vater nahm sachte die Hand von des Sohnes Schulter, rückwärts, immer den Blick im Auge des Sohnes, als solle sein Bild so lange noch wie möglich haften, ging er zur Tür, die Tür fiel zu. Es war vorbei mit dem großen, runden Holztisch im Keller. Es hätte ihn gegraust, wieder als Spaßmacher an dem Tisch zu sitzen, an dem sein Sohn ihn verleugnet hatte. Und wenn der eiserne Gustav nicht so müde und ausgepumpt gewesen wäre, hätte er sich doch ein bisschen gewundert, dass er kaum noch Zorn und Schmerz über den verlorenen Sohn empfand. Zuerst war es weiter nichts, als dass der alte Hackendahl am Bahnhof Wannsee Neugierige in schwarzen Massen sich drängen sah. Fahnen wehten, die neue deutsche und die französische Flagge, Militär war da, Musik spielte und nun stieg auch noch ein Redner auf das Pult und redete. Gustav Hackendahl konnte das alles von seiner Droschke ausgezeichnet sehen. Er sah auch das Frauenzimmer im schwarzen Reitdress, das auf einem braunen saß. Das Frauenzimmer schien wenigstens aus der Ferne nichts Besonderes, aber der Braune sah gut aus. Bei einem Taxichauffeur holte er Nachrichten ein. »Was ist denn los?«, fragte er. »Na, just auf deine Leitung müssten Elektriker haben. Der könnte die ganze Stadt Berlin damit versäuern, dass sie von Paris rübergeritten ist. Darum wird sie gefeiert, den ganzen Weg und immer bloß auf den Zossen. Und das ist eins? Davor Sohn Trara? Na Mensch, das mach ich und mein Blücher noch alle da und ich bin fast 70. Wenn's weiter nischt ist von Berlin nach Paris, können wir auch. Wat Blücher?« »Na, dann mach mal, Mensch«, lachte der Chauffeur und zu den anderen Fahrern, die horchend dazugekommen waren, »hört euch das bloß an, Gustav will mit seiner Droschke nach Paris fahren, verbrüdern. Ja, Mensch, Gustav, das mach. Da wird dein Blücher aber heiße Füße kriegen, Gustav. Naja, mit der Droschke ist aber noch besser als reiten. Ich hör immer Paris, Gustav, du meinst doch das Paris gleich beim Spandauer Kuch, wa, Gustav?« »Immer eisern, Gustav. Dir brauchen sie in Paris ja nicht erst aus Eisen zu gießen. Dir stellen sie gleich so auf den Sockel. Gustav, du hältst.« »Ich weiß nicht«, sagte Gustav Hackendahl erstaunt, »wat ihr euch aufpustet. Find ihr wat dabei? Wenn ich das will, dann mach ich das. Und ich glaube, ich will.« So viele Jahre ist er mit seiner Droschke durch Berlin gefahren. Und plötzlich ist er dessen so überdrüssig. Immer diese kurzen Fahrten, 80 Pfennig, 1,20. Wenn es gut war, ging es für einen Taler bis zum Schlesischen. Jetzt möchte er einmal weiterfahren, ins Land hinein, nicht immer durch Steinstraßen. Er möchte die Felder wiedersehen, auf denen er als Junge gearbeitet hat. Er möchte vom Bock seiner Droschke sehen, wie sie pflügen und eggen, die Saat ausstreuen und zuwalzen. Ach, es ist wie Heimweh. Heimweh und Wandertrieb, fahren und fahren, immer weiter durch das Land. Alles Land ist Heimat. Die Stadt ist dem Landgeborenen nie Heimat geworden. Er hat so viel an diese Reise nach Paris gedacht, dass ihm gar nicht mehr absonderlich vorkommt. Gott, die Leute reisen ja immer zu. Sein Lebtag hat er Reisende auf den Bahnhof gefahren. Warum soll er nicht auch einmal reisen? Wieso ist das denn verrückt? Das ist etwas ganz Einfaches, nichts Besonderes. Man muss bloß drauf kommen. Ich fahr einfach los, denkt er. Das ist doch nicht weit dabei. Was denn? Lass die da reden. Ich bin verrückt. Je verrückter die mir halten, umso besser. So wird aus dem vagen Plan in ihm langsam ein fester Entschluss. Es war bloß eine Zeitungsnotiz. Sie lautete: Ältester Berliner Droschkenkutscher fährt nach Paris. Gustav Hackendahl mit seinen 70 Jahren, der älteste Droschkenkutscher von Berlin, wird Anfang April zu einer Fahrt nach Paris starten. Er will die ganze Fahrt hin und zurück in seiner Pferdedroschke, die die Nummer 7 trägt, zurücklegen. Wie wir aus Paris hören, wird die dortige Droschkenkutscherinnung dem mutigen Berliner, der mit Recht den Namen Eiserner Gustav trägt, einen festlichen Empfang bereiten. Gustav lässt sich nicht das Geringste von Reisefieber anmerken. Er kletterte alle Tage wie sonst auf den Bock seiner Droschke und mühte sich, sein tägliches Geld zusammenzufahren. Nur den neuen Gaul, den er aus unbekannten Gründen Grasmus getauft hat, den sah er manchmal bedenklich an. »Ich weiß nicht«, sagte er dann wohl, »ist ja ein ganz schönes Pferdchen, auch willig. Aber 2000 Kilometer so in eine Tour weg, ich weiß nicht, ich weiß nicht.« Und er tastete ihm die Beine ab, immer wieder sorgenvoll das Haupt schüttelnd. Gustav Hackendahl ist vor dem Roten Rathaus angekommen. Hier wird von ihm nicht das geringste Aufheben gemacht. 11.35 Uhr am 2. April meldet sich der Droschenkutscher Gustav Hackendahl, durch Reisepass ausgewiesen, Einspänner Pferdedroschke Nummer 7 hier auf dem Rathaus der Stadt Berlin und gibt an, nach Paris fahren zu wollen. In Ordnung, was? Naja, das ist dann wohl in Ordnung, seufzt Hackendahl ein wenig enttäuscht über diesen Empfang. Aber wenn ich zurückkomme, dann macht ihr mir andere Gesichter. Verstanden? Los, ab, raus. Wir haben ja keine Zeit für so einen Quatsch. Hier wird nämlich richtig gearbeitet, meine Kind, ja? Ach nee, grinst Hackendahl. Arbeiten tut ihr auch. Ich dachte immer, ihr schmiert bloß Papier voll. Und damit macht er, dass er fortkommt, denn ein gereizter Beamter ist ein gefährlicher Beamter. Aber er ist gar nicht einverstanden. So eine Brüder, schimpft er bei sich. Die wachen da nie auf, na wartet, wenn ich erst wiederkomme. Sein Ärger vergeht, als er unten ist. Viele Neugierige stehen jetzt da, Schutzleute müssen ihm die Fahrbahn freimachen und kaum hat die Droschke sich in Bewegung gesetzt, so beginnt ein ohrenbetäubendes Tuten, Hupen, Heulen um den ganzen Platz herum. Alle Autos hupen, sie scheinen in einem bestimmten Takt zu hupen. Der Lärm wirkt ansteckend, wie rasend bimmeln die Elektrischen, die Jungen pfeifen auf zwei Fingern, die Menschen schreien sich lachend an, Fetzen des Marsches, den die Kapelle spielt, wirbeln durch den Tonsalat, mit zornroten Gesichtern rennen die Schubus herum und brüllen die Chauffeure, diese Unruhestifter, an, den Zylinder schwenkend fährt der alte Hackendahl durch den Trubel. Die Droschke Nummer 7 ist durch Berlin gefahren und nun ist sie fort. Es geht gegen Potsdam zu und dann nach Potsdam hinein. Auf der Polizeiwache, wo er sich die Durchfahrt bescheinigen lässt, lachen sie, das wird ihnen noch über werden. Dann fährt er wieder weiter, die Dämmerung, der Abend, die Nacht bricht herein. Er kommt über die Havel, er kommt nach Werder. Die Droschke mit dem alten Droschkenkutscher fährt durch Deutschland. Und je weiter das Jahr vorrückt, aus dem nassen, kalten, stürmischen April der warme, sonnige, heitere Mai-Monat wird, je weiter der Wagen sich von Berlin entfernt, die kargeren, ernsteren Gefilde der Mark verlässt, je mehr er über die Provinzen Sachsen und Hannover sich den fröhlichen Rheinlanden nähert, umso stürmischer, umso begeisterter werden die Empfänge. Nun gehen am Tage vorher schon die Gemeindediener durchs Dorf, sie schwingen ihre Glocke, sie rufen aus, morgen kommt der Berliner Droschkenkutscher auf seiner Fahrt nach Paris durch, empfangt ihn, begrüßt ihn, ehrt ihn. Und sie empfingen ihn, begrüßten ihn, ehrten ihn. An diesem Durchfahrtstage zieht kein Bauer mit seinem Gespann zu Felde. Die Schule fällt aus. Geschlossen stehen die Klassen mit ihren Lehrern am Weg, Fahnen wehen. Kleine Mädchen halten Sträuße bereit und wiederholen angstvoll die Verschen, mit denen sie den fremden alten Reisenden begrüßen sollen. Und dann kommt der alte Mann, verstaubt, aber mit vielen Fahnen und Blumen geziert, zockelt die Droschke durch das Dorf. Der alte Mann sitzt oben, sie winken ihm zu, sie jubeln ihm zu. Und wie die Dörfer, so die Städte. Hackendals Einzüge in Dortmund, in Köln, gleichen den Triumphzügen eines siegreichen Feldherrn. Von heute auf morgen ist aus dem unbekannten Droschkenkutscher eine fast sagenhafte Figur geworden, von der jedes Wort belacht, jedes Geschichtchen weitererzählt wird. In der Stadt Dortmund sind 150.000 Menschen zu seinem Empfange bereit. Die ganze Schubus ist auf den Beinen, die Durchfahrt zu regeln, und doch kommt der Verkehr zum Erliegen. Kopf an Kopf stehen die Menschen, den Durchfahrenden zu sehen. Was sehen sie in ihm, dass sie so begeistert sind? In immer tollere Empfänge sich hineinsteigern, was bringt sie dazu? Nun gut, er ist ein sehr alter Mann. Ein 70er, der etwas unternommen hat, was schon für einen 30er, einen 40er nicht einfach ist. Aber das ist es nicht allein. Und er ist einer der letzten Droschkenkutscher. In ihm fährt noch einmal eine alte, absterbende Zeit durchs Land. Sie jubeln dem zu, was ihre Väter waren. Nun gut, aber auch das ist es nicht allein. Und nach einer langen Zeit von ewigem Hass, Zwietracht und Zorn fühlen sie gerade wieder ein freundlicheres Gefühl für den alten Erbfeind drüben jenseits des Rheins. Wie ein Versöhnungsbote fährt er zu den Franzosen. Ihrem Boten jubeln sie zu, aber auch das ist es nicht allein, sondern es ist dies, dass sie sich selber in ihm grüßen. Ihren eigenen Lebenswillen, ihre eigene unverwüstliche Lebenskraft. Dieser alte Mann, aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts gekommen, hat unendlich viel durchgemacht. Man muss nur in sein Gesicht sehen, dieses faltige Gesicht, wie ein scholliger Acker. Jahr um Jahr säte neue Enttäuschung, schlimmere Niederlage, bitteres Entbehren ein. Aber die Augen sind hell geblieben. Der Mund findet immer noch ein Witzwort. Alles, was geschah, hat ihn nicht weich schlagen können. Er ist wahrhaft der eiserne Gustav. Er hat das Hoffen nicht verlernt. Wenn 99 Dinge misslungen sind, kann das 100. doch gelingen. Wir fahren. Wir lachen. Wir geben nie die Hoffnung auf. Wir können wohl einmal fallen, aber wir müssen nicht im Dreck liegen bleiben. Wir müssen uns darum nicht aufgeben. Wir fahren doch weiter. Etwas von diesen Gedanken bewegt die Jubelnden, dass sie so sehr jubeln. Was aber bewegt den alten Mann, der aus der Stille eines abseitigen, völlig privaten Lebens gekommen, sich plötzlich im Mittelpunkt der Teilnahme eines ganzen Volkes sieht? Nein, er verliert nicht den Kopf. Weder wird er größenwahnsinnig noch verschüchtert. Dazu ist er zu lebenspraktisch. Er war nie ein Träumer. Er sagt, jott die Leute. Er versteht sie in ihrer Begeisterung nicht. Bei Diedenhofen überschreitet er dann die Grenze, verlässt zum ersten Male in seinem Leben deutschen Boden. Und die Droschke fährt und fährt. Es ist nicht schlimm, wieder einmal hätte man keine Angst haben müssen, denn die Leute hier sind Lothringer, sie sprechen Deutsch, sie können sich mit ihm verständigen. Es sind natürlich nicht die jubelnden Empfänge wie in Deutschland. Es geht alles leise, fast bedrückt zu. Es ist, als lebe hier 10 Jahre nach Kriegsende der Krieg noch viel stärker als in Deutschland, das doch das besiegte Land sein soll. Als lebe er als Druck stärker bei den Siegern. Dann sieht Gustav Hackendahl nicht nur in den stilleren Gesichtern der Bewohner, wie sehr der Krieg in diesem Lande noch lebendig ist. Er kommt durch Verdun. Einmal stand in den Zeitungen der ganzen Welt tagtäglich dieser Name Verdun. In die Herzen aller Daheimgebliebenen war er eingegraben als der Schauplatz unerhörter Anstrengungen und Opfer. Jetzt ist es bloß ein Städtchen mit 12.000 Einwohnern. Aber um die Lebenden wohnen die Toten. Die Gräber von 500.000 Toten bedrängen die Wohnstätten der 12.000 Lebenden. Er fährt hindurch, er fährt hindurch. Es ist nicht zu vermeiden, dass er an Otto denkt, der einmal sein Sohn war. Er ist auch hier gefallen, in dieser fremden Erde muss er liegen. Sie alle, die hier liegen, waren viel jünger als er, als sie sterben mussten. Er ist unendlich viel älter als sie, und jetzt sind sie zeitlos geworden, aber er ist noch immer in der Zeit. Er möchte beinahe fragen, warum. Wenn er da so steht, kommen die Touristen in Scharen an ihm vorüber. Er fährt weiter, immer weiter. An den Wegen sitzen die Andenkenverkäufer. Bleistifte, Vasen, Aschenbecher aus Patronenhülsen und Granaten werden verkauft. Die Toten halten alle Äcker besetzt. Es wird nicht mehr gepflügt, gesät, geerntet, sondern die Toten ernähren die Lebenden. Eine ganze Provinz lebt von ihnen, lebt vom Krieg, der vorüber ist und der doch nicht vorbei ist. Hier bereiten die Menschen dem alten Hackendahl keine jubelnden Empfänge. Sie sehen sich kaum nach der Berliner Droschke um. Langsam fährt er weiter. Noch nie ist er sich so alt und verbraucht vorgekommen wie gerade jetzt. Ein Alter, ein noch Lebender zwischen Millionen Jungen, schon Toten. Am 4. Juni, 2 Monate und 2 Tage nach seiner Abfahrt aus Berlin, hält Gustav Hackendahl Einzug in Paris. Er hält wahrhaftig Einzug. Paris empfängt ihn wie einen Fürsten. Die jubelnden Begrüßungen seiner Fahrt durch Deutschland wiederholen sich. Die Pariser können sich nicht genug tun in Ehrungen des alten Mannes. Die Straßen sind übervoll. Die Pariser Droschkenkutscher empfangen den Berliner Kollegen. Die Pariser Studenten spannen ihm Grasmus aus und ziehen die Droschke im Triumph durch die Stadt. Alles ist lachend, beschwingt, übermütig. Es ist doch nicht so wie in Deutschland. Hier grüßen sie nicht den alten Mann, der schlimme Zeiten überdauerte, ohne den Mut zu verlieren. Hier ist es Sport, hier ist es Verbrüderung, die Fahrt selbst ist es und das fremde Volk, das man grüßt, ehrt. Hackendahl blüht auf, der Alterstrübsinn verschwindet, sein Ruhm erstrahlt von Neuem. Er dichtet den Vers: Was Lindberg mit dem Flugzeug hat vollbracht, hat der eiserne Gustav mit der Droschke auch gemacht. Es ist Herbst geworden, als Gustav Hackendahl sich wieder seiner Heimatstadt nähert. Die Charlottenburger Chaussee war schwarz von Menschen. Am großen Stern standen sie wie die Mauern. Und unter den Linden war eigentlich nur für einen ein Durchkommen, und der hieß Gustav Hackendahl. Da fährt er dahin, die Linden entlang. Alle Menschen jubeln ihm zu. Als er an dem französischen Reisebüro vorbeikommt, hält er an. Er winkt durch den Tumult. Er steht auf. Die Musik schweigt. Er schwenkt seinen Lackpott. Er schreit. Er brüllt. Vive la France. Jawohl. Es lebe das Gastland, das den Mitbürger so freundlich aufgenommen hat. Aber es lebe vor allem dieser Mitbürger. Er ist ein großartiger alter Bursche, einer der unseren, einer wie wir. Leben wir mit ihm, unverwüstlich, großartig, nicht totzukriegen, wir Berliner. Und Gustav Hackendahl fährt weiter. Am Schloss vorüber, in der Königstraße wird das Gedränge lebensgefährlich, wäre Grasmus nicht auf Volksgedränge dressiert, es würde schiefgehen, aber so kommen sie durch. Siehe nun, fahren wir vor dem Roten Rathaus vor. Im gleichen Augenblick fangen die Hupen aller Chauffeure zu tuten, zu schreien, zu dröhnen an. Diesmal schreitet kein empörter Schupo ein. Auf dem Bock stehend singt der eiserne Gustav mit, was sie hupen. Diesmal hört er die Melodie ohne weiteres heraus. Wem Gott will, rechte Gunst erweisen, so hupen sie. Vor dem Rathaus erwarten sie ihn. Es ist ein Bürgermeister der Stadt, der den eisernen Gustav dort begrüßt, der den schlichten Mann des Volkes als Versöhner zweier Völker in einer wohlgesetzten Ansprache feiert und dann dem schlichten Mann den Ehrentrunk der Stadt kredenzt. Ganz Berlin jubelt ihm zu und nun erhebt sich der eiserne Gustav. Er bringt seinen Trinkspruch aus. Berlin, Paris, Berlin. Gedacht, gemacht, ausgeführt und heute vollbracht. Jubel und Beifall, weitere Trinksprüche, festliches Hin und Her, Hände schütteln. Und nicht nur das, es findet sich auch eine Gelegenheit, dem alten Hackendahl einen Briefumschlag in die Tasche zu stecken. Viel Sorgen braucht er sich um sein Auskommen wirklich nicht mehr zu machen, der alte Mann. Und allmählich wird es Abend, Nacht. Ich möchte jetzt mal wieder ganz inkognito durch Berlin zuckeln. Wie ein richtiger Droschkenkutscher. Ich hab die Leute, Dicke. So fährt er denn los. Erst sieht er vorsichtig auf die Menschen, ob sie ihn noch erkennen. Aber es ist Nacht geworden und die Menschen haben es eilig. Sie sehen kaum hin nach der Pferdedroschke, die da langsam die Straße entlang zuckelt. So recht behaglich sitzt der eiserne Gustav auf seinem Bock. Ist es mal schön, wieder als richtiger Droschkenkutscher durch Berlin zu fahren. Klick, klick, klick macht die Taxuhr. Es klingt so heimatlich. Es war ganz gut, dass er das mit Paris gemacht hat, aber am allerschönsten ist es doch, jetzt wieder die Straßen entlang zu fahren. Die alten, 100-mal befahrenen Straßen. Ein Schupo, der von Berufs wegen bessere Augen haben muss als die gewöhnlichen Einwohner der Stadt, erkennt den Droschkenkutscher und eingedenk der Ehrung des Vormittags grüßt er ihn stramm und militärisch. Nun, als er weiterfährt, hat er bloß noch einen Wunsch. Und kaum denkt er so recht an ihn, geht er auch schon in Erfüllung. Manneken, Kutscher, hey, helfen Sie mir doch mal den Korb in der Droschke zum Zoo. Ich wollte ja mit der elektrischen Adi-Brüder sagen, der Korb ist zu groß. Machen Sie da nicht zu teuer, Kutscher. Nee, das soll Sie kein Rittergut kosten. Und glücklich fährt er weiter dem Zoo zu. Sein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Berlin hat ihm Handgeld gegeben. Es wird auch weiter gut gehen. Manchmal dreht er sich um und schielt nach seinem Fahrgast, ob der gar nicht merkt, mit welch berühmtem Mann er fährt. Aber der Fahrgast, ein kleines, etwas kümmerliches Männchen, lässt sich nichts merken. Trübselig starrt er vor sich hin. Wahrscheinlich denkt er darüber nach, wie teuer eine Droschke ist und wie billig die elektrische gekommen wäre. Na, der wird Augen machen. Wer aber Augen macht, ist der alte Hackendahl. Denn als er am Bahnhof Zoo dem Männchen den Korb aus der Droschke heben hilft und dabei stolz vergnügt fragt, »Na, wissen Sie auch, mit wem Sie gefahren sind? Mit dem eisernen Gustav sind Sie gefahren, wissen Sie? Der die berühmte Tour Berlin, Paris-Berlin gemacht hat.« Da sagt das Männchen, »Reden Sie bloß dem Mann, was geht denn mir das an? Fassen Sie lieber meinen Korb an, ich muss noch den Zug nach Meseritz kriegen. Paris, weg bloß so was höre, bleibe im Land und nähre dir redlich. 1,20 Mark für so einen Augenblick Fahrt, mit elektrischen Herzchen 15 macht.« Und damit verschwindet der kleine, gekränkte Mann, lässt ohne Umstände den berühmten Droschkenkutscher als Wachtposten bei seinem Korbe, und die Leute rennen vorüber. Sie stoßen Gustav Hackendahl an Sie haben es eilig, ihre Züge zu bekommen. Sie sehen ihn nicht an. Sie haben ihn schon wieder fast vergessen, den berühmten, eisernen Gustav.